Meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Ich denke, in zwei Videos haben wir es höchstens, hoffe ich, dass wir es geschafft haben, dann zu beenden. Also hier ist das, was wir als Fürbitte erleben, kennengelernt haben, wie die Gemeinde es ausgeübt hat. Erstens, es nährt Stolz. Zweitens, es verschiebt den Glauben hin auf das, was ich tue, nicht auf das, was Jesus getan hat. Es ändert den Fokus, ständig auf das Problem und gegen das Problem zu beten. Viertens, das vierte Problem ist folgendes. Und das ist ein sehr großes. Es possess gravierend. Es fördert Inaktivität. Ist das ein deutsches Wort? Wenn nicht, dann habe ich ein deutsches Wort erfunden. Es fördert ständige Inaktivität. Und weißt du warum? Schau, ich sag dir ein klares Beispiel. Ich kam nach Brasilien am 12. März 2004, vor etwas mehr als 9 Jahren. Ich sah die Not im August 2004, im selben Jahr. Nein, 2014, sorry. Im August 2014 sah ich die Not im Nordosten Brasilien. Ich fuhr auf einer Konferenz und ich predigte da. Ich sah, was mit den Kindern hier geschieht. Ich war Teil von einem Netzwerk an Gemeinden. Ich bin kreuz und quer durch Brasilien gereist, gepredigt, von Stadien gefüllt mit mehr als 60.000 Leuten bis zu kleineren Konferenzen, mittleren Konferenzen, ständig. Und ich war involviert auch in einem Dienst, wo ich nicht involviert in dem Sinn, aber sie haben mich gebeten, auf Konferenzen zu predigen für wo es um Kinder geht und um Kinderarbeit. Ich sagte etwas, wie oft ich dabei war, dass tausende Menschen zu Gott geschrieben haben, die Kinder zu erretten. Nichts ist geschehen. Kein Waisenhaus, gar nichts. Und ich sah die Not und ich sage, Gott braucht nicht mehr angeschrieben werden, die Kinder zu retten. Irgendwer muss sich die Ärmel aufkrempeln. Und weißt du, irgendjemand muss sich da die Ärmel aufkrempeln. Und ich dachte mir, während die Gott bitten, für die Kinder was zu tun, habe ich ein ganz anderes Verständnis. Gottes Herz ist ja schon zerbrochen für die armen Kinder. Was soll Gott da noch tun? Und ich habe mit nichts angefangen. Ich habe zu Debbie gesagt, wir müssen was machen. Ich kann mich reden. Ich habe selber gesagt, ich weiß, was ich mache. Ich verkaufe die Hälften Kleider, die ich habe, und mit denen gebe ich mal den Kindern was. Und die Debbie hat gesagt, du magst ja gar nicht Kleider kaufen gehen. Die Hemden, die du hast, die hast du seit 30 Jahren, seitdem wir miteinander verheiratet sind. Was willst du? Da kriegst du ja gar nichts. Da können sie gar nicht mehr essen. Ich mag nicht shoppen gehen. Shoppen mag ist nicht so das meine. Und weißt du, und plötzlich wurde mir bewusst, Moment mal, ich muss was tun. Und was wir getan haben, während die anderen gebetet haben und immer noch beten, haben wir uns die Ärmel aufgekrempelt. Und heute kümmern wir uns um mehr als 500 Kinder. Und das wächst und wächst und wächst und wächst. Und wir werden 100 Waisenhäuser hier in diesem Land haben. Und das ist eines der großen Probleme mit der Fürbitte. Es bringt diese Inaktivität, weil wir einfach uns einsperren, Gott zu befehlen, was zu tun, anstatt rauszugehen, um etwas zu verändern. Das nächste, das fünfte, was auch, denke ich, ein großes Problem ist, mit der Art und Weise, wie wir Fürbitte tun, ich muss mehr auf Deutsch tun, seht ihr, was da alles los ist, Sie versucht, Gott zu überzeugen. Und weißt du, warum das ein Problem ist? Die Fürbitte versucht ständig, Gott von etwas zu überzeugen, wovon Gott versucht, dich zu überzeugen, dass es erledigt ist. Gott, rette unsere Stadt, schicke Erweckung. Und Gott sagt, ich habe deine Stadt mit mir versöhnt. Ich möchte dich überzeugen davon, dass alles bereits erledigt ist. Und unsere Fürbitte, in unserer Fürbitte, da sind wir so beschäftigt damit, Gott ständig von etwas zu überzeugen, doch noch etwas zu tun. Das nächste Problem, das ein sehr ernstzunehmendes Problem ist, das habe ich schon erwähnt, sie schafft ein falsches Verständnis, nein, sagen wir nicht falsches Verständnis. Sie schafft ein falsches Gottesbild. Sie schafft ein falsches Gottesbild. Und das ist ein großes Problem. Sie schafft das Gottesbild von Lukas 18, vom ungerechten Richter. Der Gott, der ständig überzeugt werden muss, der Gott, der sauer ist und durch die Fürbitte beruhigen wir ihn, der Gott, der Gericht schickt und durch die Fürbitte wenden wir es ab. Wir schaffen damit ein Gottesbild, das nicht das Bild der Bibel ist. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Und der letzte Punkt. Sie kreiert ein Elitedenken innerhalb der Gemeinde. Sie schafft ein Elitedenken. Ich bin im Fürbittedienst. Ich bin der Fürbitter. Ich bin der, der dazu berufen ist, zu diesem Dienst. Meine lieben Freunde, Paulus hat den Korinthern gesagt, wer ist Paulus, wer ist Kephas, wer ist Apollos? Wir sind alle einfach nur Diener. Elitedenken hat keinen Platz innerhalb des christlichen Kreisen. Jetzt schauen wir uns das Letzte noch an und damit kommen wir auch zum Ende dieser Serie. Wir werden schauen, ob wir sie in diesen nächsten Minuten noch schaffen, sonst machen wir noch einen letzten Abschnitt dieser Serie. Und zwar schauen wir uns einmal an, was lehrt das Neue Testament jetzt wirklich über Fürbitte? Und genau hier war mein Problem, dass ich gesagt habe, alle wollen, dass ich über Fürbitte ein Video aufnehme, aber das Neue Testament lehrt uns die Fürbitte nicht, so wie wir sie kennen. Jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Ich bin hineingegangen, weißt du, und hier habe ich mir mal folgende Mühe gemacht. Ich habe mir mal angeschaut, wann immer Fürbitte verwendet wurde, in der Schlachterbibel, in verschiedenen Bibeln, auch in der englischen, da bin ich ins Griechische hineingegangen und habe mir das angeschaut, wo es im Griechischen ist. Und da habe ich einige sehr wenige Verse gefunden und die schauen wir uns jetzt an. Und hier habe ich etwas Interessantes gefunden, nämlich, dass manchmal Fürbitte verwendet wird in der Bibel, in unserer deutschen Sprache, wo es im Urtext gar nicht drin steht. Aber schauen wir uns einmal diese Verse an, wo die Bibel im Griechischen das Wort Fürbitte verwendet. Das erste ist Römer 8, Vers 26. Das schreiben wir jetzt nicht auf, das wird ja ohnehin hier eingeblendet. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Tritt für uns ein, im Griechischen ist das Wort Fürbitte. Also was sehen wir hier erstens? Wir sehen hier erstens der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Fürbitter. Der tritt ein für uns auf eine Art und Weise, wie nur er es ausdrücken kann, weil er das Herz Gottes kennt und auch dich kennt. Der nächste Bibelvers ist gleich der Bibelvers danach, Römer 8, Vers 27. Römer 8, Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das Wort tritt ein ist wieder das Wort Fürbitte im Original Griechischen. Also wir sehen wiederum, wer ist der Fürbitter? Nicht der, der zum Fürbittedienst hier berufen ist, sondern der Heilige Geist. Schau mal Römer 8, Vers 34. Römer, Kapitel 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das Wort wiederum Eintritt ist das Wort für Fürbitte. Wir sehen, der Heilige Geist ist der Fürbitter und Jesus ist der Fürbitter. Schau dir mal diesen Kontext an, wo das griechische Wort verwendet wird wie Fürbitter. Es geht darum, wer soll dich verurteilen? Wer soll dich anklagen? Jesus Christus, er sitzt zur rechten Hand Gottes und er steht zwischen dir und Gott. Und er ist derjenige, der für dich eintritt. Wenn der Teufel dich anklagt und sagt, schau, was die getan haben für Sünde, sagt Jesus, nein, schau auf mich. Schau auf mich, ich bin der Fürbitte, ich bin der, der eintritt. Ich stehe zwischen dir und dem Vater. Den Dienst der Fürbitte hat der Heilige Geist und hat Jesus Christus, mein lieber Freund. Er steht zwischen dir und dem Vater. Ich gebe euch noch einen anderen Bibelvers, wo auch ich das griechische Wort für Fürbitte gefunden habe. Römer Kapitel 11, Vers 2. Römer Kapitel 11, Vers 2. Ich wollte euch diesen Vers nicht vorenthalten. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt? Genau hier ist auch das Wort Fürbitte. Elia tat Fürbitte vor Gott für Israel. Meine lieben Freunde, das ist nichts, was wir für uns im Neuen Testament anwenden können. Das hat Elia damals gemacht im Alten Bund, wo Gott jemand immer gebraucht hat, der zwischen ihm und dem Volk stand. Priester, Opfer, einen Mann, der in der Bresche stand. Und wir sehen die Verse, die ich mal euch hier gezeigt habe, die von Fürbitte sprechen, die das Wort Fürbitte nehmen im Griechischen. Da war bis jetzt kein einziger Vers dabei, der uns auch nur ermutigen würde, dass wir in diese Art von Fürbitte treten sollen. Und beim nächsten Mal und in der letzten Serie, da gehen wir noch den Rest der Verse durch, die ich gefunden habe. Und damit schließen wir diese Serie ab. Herzlichen Dank und bis bald. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte, und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, was eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr dreistündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares großes Waisenhausprojekt. Wir haben einen Verein basiert in Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link. Und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.